ich esse Fleece und wirst du von meinen G's weggefickt. Ich bin drauf von den Nasen Kokain. Mach ne Crackpfeifen Hotbox am Bahnhof. Straßenpoesie. Oh, Gangbang macht Commons Tochter für Cash. Es ist Jack, die einzige Gottheit im Rap. Ich bin das Böse in Person sowie Dämonen. Sogar der Sensenmann hat Angst, dass ich ihn hole. Das hier ist maskuliner Rap und keiner macht ihn nicer. Hör einfach Jack von Crack und deinen Eiern wachsen Eier. Ich prügel Carmen Geist auf ihre Fresse, denn ihre Fotze stinkt so wie ne Faultier-Rosette. Das hier ist die Realität, dein Albtraum wird wahr. Jack von Crack, eure Majestät, schaufelt dir dein Grab. Er kommt mit lyrischer Machete, niemand wird verschont. Er bringt die Dunkelheit auf der Hölle mit und schickt seine Dämonen. Mach dich auf Babo, deine Crew find ich scheiße. Ich zieh dich ab, deshalb bist du ständig pleite. Du bist kein Gangster, du machst zu wenig Scheine. Bei dir fällt höchstens mal was ab beim Fußnägel schneiden. Scheiß auf euch, ich geh meinen Weg. Nicht mehr im Knast, doch gefangen in der Realität. Oh, es ist der Meister, der aus dem Feuer kommt. Früher war ich Atheist, heute bin ich euer Gott. Die Geistbitches wollen Arsch ficken und dann verlos ich ihre handsignierten Schamlippen. Ich bin der Gott in Person, Genetik verkaufen ihre Seele. Prostitution, früher harter Rap, heute nur noch Mainstream. Schwuler Müll, wo man beim Zuhören AIDS kriegt. Das klingt verstörend, doch ihr habt keine Groupies, ihr fickt nur noch die Knaben aus euren Kinderchören. Das hier ist die Realität, dein Albtraum wird wahr. Jet von Crack, eure Majestät, schaufelt ihr dein Grab. Er kommt mit lyrischer Machete, niemand wird verschont. Er bringt die Dunkelheit auf der Hölle mit und schickt seine Dämonen.